Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Vor 2 Tagen hatte eine Neufassung von Schnitzlers Reigen in der Regie der in Moskau geborenen, in Lettland aufgewachsenen und in den USA ausgebildeten Regisseurin Jana Ross Premiere bei den Salzburger Festspielen. 10 internationale zeitgenössische Autorinnen und Autoren haben dafür jeweils eine Szene des Originals neu bearbeitet oder geschrieben. Wir von Ö1 wollten Ihnen diese seit langem auch ausverkaufte Inszenierung als Hörspielfassung präsentieren. Das war leider aus produktionstechnischen Gründen dann doch nicht möglich. Deshalb präsentieren wir Ihnen heute das Original. Schnitzlers Reigen besteht aus 10 Dialogen zwischen jeweils einem Mann und einer Frau aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Der Arzt und Dichter Schnitzler präsentiert uns da mit soziologischem Blick unterschiedliche Typen im Wien der Jahrhundertwende. Das Stubenmädchen und den jungen Herrn, eine junge bürgerliche Frau und ihren Ehemann, einen Soldaten und eine Prostituierte, einen Grafen und eine Schauspielerin und so weiter. In jeder Szene kommt es zum Geschlechtsverkehr. Dieser wird allerdings nicht beschrieben, sondern im Text durch Gedankenstriche angedeutet. Die Szenen des Reigen bestehen somit aus einem ersten und einem zweiten Teil und beschreiben, was unmittelbar davor und danach passiert. Im Zentrum des Reigen stehen die Gespräche, die die Paare unmittelbar vor und nach dem gemeinsamen Sexualakt führen. Nach jeder Szene wechselt der Mann oder die Frau zu einem anderen Mann oder einer anderen Frau. Jede Figur kommt somit zweimal vor und keine lebt monogam. Als Szenenreihe, die vollkommen undruckbar ist, literarisch auch nicht viel heißt, aber nach ein paar hundert Jahren ausgegraben einen Teil unserer Kultur eigentümlich beleuchten würde, so beschreibt Schnitzler im Februar 1897 seine Reigendialoge. 3 Jahre später bringt er 200 Exemplare als Privatdruck für seine Freunde heraus, hält aber nach wie vor nichts von einer öffentlichen Aufführung seines Stücks. Erst 20 Jahre später kommt es zur Uraufführung des Reigen in Berlin. Die Reaktionen waren noch heftiger als von Schnitzler befürchtet. Und die Premiere an den Wiener Kammerspielen im darauffolgenden Jahr 1921 wurde durch Proteste und organisierte Tumulte im Theatersaal gestört. Zeitungen begannen eine antisemitische Hetzkampagne. Auch der spätere österreichische Bundeskanzler Ignaz Seipel bezeichnete den Reigen als Schmutzstück aus der Feder eines jüdischen Autors. Inzwischen standen in Berlin Theaterleiter und Darsteller wegen, wie es hieß, unzüchtiger Handlungen vor Gericht. Um eine weitere Instrumentalisierung des Reigen für den zunehmend militanten Antisemitismus zu verhindern, verhängte Schnitzler ein Aufführungsverbot, das über seinen Tod hinaus 50 Jahre bis 1981 bestand. Schnitzler kritisiert im Reigen die Moral einer Gesellschaft, in der Frauen und Männer mit zweierlei Maß gemessen werden. Das Treuebündnis der heiligen Ehe scheint, so schreibt die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel, nur für einen Teil zu gelten. Dem Idealbild der anständigen Frau entspricht keines des anständigen Mannes. Das Pendant des gefallenen Mädchens ist der junge Herr mit Erfahrung. Zugleich demontiert Schnitzler ironisch die männliche Arroganz, unter anderem durch die indirekte Schilderung sexueller Funktionsstörungen bei jungen Männern. Das bis 1982 bestehende Bühnenverbot des Reigen wurde unter anderem durch die französische Verfilmung von Max Ophüls umgangen und durch 3 Hörspielproduktionen aus den Jahren 1963, 66 und 1977. Wir bringen Ihnen heute die Hörspielfassung aus dem Jahr 1966. Zu hören und aufgrund ihrer jungen Stimmen wohl erst manchmal beim zweiten Hinhören zu erkennen, sind in den nächsten 1/3 Stunden bekannte Schauspielstars wie Helmut Qualtinger, Elfriede Ott, Peter Weck, Christiane Hörbiger, Helmut Lohner und andere. Regie in dieser Produktion führte